Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 2. März 1792. Mit jedem Briefe von dir sehe ich jetzt der Nachricht von dem Tage deiner Ankunft entgegen. Der letzte enthielt zwar diese nicht, aber doch die Bestätigung deines Entschlusses. Auch schreibst du nichts von deiner Gesundheit, aber der heitere Ton des ganzen Briefes lässt mich das Beste hoffen. Ja, wohl sind wir nicht auseinandergekommen, werden es auch wohl nie. Vorübergehende Missverständnisse können unter uns stattfinden, aber Entfernung gewiss nicht. Meine Denkart hat sich durch äußere Ursachen weniger verändern können als vielleicht die deinige. Meine Verhältnisse sind im Wesentlichen eben dieselben als ehemals. Dass ich durch mich selbst vorwärts gekommen bin, überzeugen mich meine alten Papiere über gewisse Lieblingsgegenstände. Unser Zusammensein hat vieles bei mir entwickelt, aber seit dieser Zeit hat niemand auf mich gewirkt als Goethe. Es ist mir nicht schwer geworden, mich in seinen Kopf hineinzudenken und vor mancher von seinen Ideen, die das Gepräge der Reife haben, habe ich Achtung bekommen. Jetzt strebe ich in meiner Philosophie der Kunst die höchste Bestimmtheit mit Leben und Wärme zu verbinden und gleich weit von Seichtheit und metaphysischer Trockenheit zu bleiben. Meine Entfernung von den meisten hiesigen Menschen hat mich zur Zeit noch vor der Verschlechterung bewahrt und allenfalls können ein paar Monate mit dir verlebt schon für eine geistige Badekur gelten, um den prosaischen Sauerteig auszufegen. Über die Bayerische Post lege ich eine Berechnung bei, ob außer den Prolongationsgeldern bei jeder Messe noch Interessen zu bezahlen gewesen sind, kann ich mich nicht mehr besinnen. Stehen die Interessen in dem Wechsel, so habe ich sie bezahlt, denn die Prolongation ist für sich und du kannst sie leicht ausrechnen. Für die Pressfreiheit zeigen sich traurige Aussichten in unseren Gegenden. Man spricht von strengen Zensurverordnungen und Bücherverboten. Der Merkur, trotz Wielands Bekehrung, die Deutsche Monatsschrift und andere Journale werden genannt. Der Reichstag soll bei dem Kurfürsten als kreisausschreibendem Fürsten im obersächsischen Kreise Anregung getan haben. Auch sagt man, die Literaturzeitung würde im Preußischen verboten werden. Von ihrer Zeit verstoßen flüchte die ernste Wahrheit zum Gedichte und finde Schutz in der Kamönen Chor. Übrigens bin ich auch von gewissen Grenzen der schriftstellerischen Freiheit überzeugt. Nur glaube ich nicht, dass die durch gesetzlichen Zwang, sondern durch Veredelung des Geschmacks bewirkt werden müssen. Zerstören ist ein unwürdiges Geschäft für ausgezeichnete Kraft, solange es noch irgendetwas zu schaffen gibt. Daher die Achtung vor jedem Keim des Lebens im Kopf und Herzen, die nach meinen Begriffen zu einem menschlichen Ideale gehört. Daher eine weise Schonung gegen Meinungen, Empfindungen, Einrichtungen etc., die einen Keim von Menschenwert enthalten, der einer Entwicklung würdig ist. K.